Ich habe zu früh Tag gemacht. Gnädiger Herr? Der Morgen ist so schön, ich will ausfahren. Marchese Marinelli soll mich begleiten, lasst ihn rufen. Klagen, nichts als Klagen. Bittschriften, nichts als Bittschriften. Die traurigen Geschäfte und man beneidet uns noch. Emilia? Eine Emilia? Ach, aber eine Emilia Brunelleschi, nicht Galotti, nicht Emilia Galotti. Was will sie, diese Emilia Brunelleschi? Viel gefordert, sehr viel. Doch sie heißt Emilia, bewährt. Ich war so ruhig, bilde ich mir ein. So ruhig. Auf einmal muss eine arme Brunelleschi Emilia heißen. Weg ist meine Ruhe und alles. Nach dem Marchese ist geschickt. Und hier ein Brief von der Gräfin Orsina. Der Orsina? Leg ihn dorthin. Ihr Läufer wartet. Ich will die Antwort senden, wenn es einer bedarf. Wo ist sie, in der Stadt oder auf ihrer Villa? Sie ist gestern in die Stadt gekommen. Desto schlimmer. Besser, wollte ich sagen. So braucht der Läufer umso weniger zu warten. Sehr wohl. Meine teure Gräfin. Der Brief ist so gut als gelesen. Nun ja, ich habe sie zu lieben geglaubt. Was glaubt man nicht alles? Kann sein, ich habe sie auch wirklich geliebt. Aber ich habe. Der Maler Conti will die Gnade haben. Conti, recht wohl, lasst ihn hereinkommen. Das wird mir andere Gedanken in den Kopf bringen. Guten Morgen, Conti. Wie leben Sie, was macht die Kunst? Prinz, die Kunst geht nach Bord. Das muss sie nicht, das soll sie nicht. In meinem kleinen Gebiete gewiss nicht. Sie kommen doch nicht leer, Conti? Ich bringe das Porträt, welches Sie mir befohlen haben, gnädiger Herr. Und bringe noch eines, welches Sie mir nicht befohlen, aber weil es gesehen zu werden verdient. Jenes ist, kann ich mich doch kaum erinnern. Die Gräfin Orsina. Ah, wahr. Der Auftrag ist nur ein wenig von lange her. Wo sind die Stücke? In dem Vorzimmer, ich hole sie. Ach, der beschwerliche Maler. Ich glaube gar, sie hat ihn bestochen. Hier, Prinz. Ich bitte, dass Sie die Schranken unserer Kunst erwägen wollen. Vieles von dem Anziehendsten der Schönheit liegt ganz außer den Grenzen derselben. Treten Sie so. Vortrefflich, Conti. Ganz vortrefflich. Das gilt Ihrer Kunst, Ihrem Pinsel. Aber geschmeichelt, Conti, ganz unendlich geschmeichelt. Das Original schien dieser Meinung nicht zu sein. Und was sagte das Original? Ich bin zufrieden, sagte die Gräfin, wenn ich nicht hässlicher aussehe. Nicht hässlicher? Oh, das wahre Original. Und mit einer Miene, sagte sie das. Oh, ich kenne sie, jene stolze, höhnische Miene, die auch das Gesicht einer Grazie entstellen würde. Gnädiger Herr, ich bin äußerst betroffen. Hier nun, Conti, warum kamen Sie nicht einen Monat früher damit? Setzen Sie weg. Was ist das andere Stück? Auch ein weibliches Porträt. Schauen Sie, Prinz. Was sehe ich? Ihr Werk, Conti? Oder das Werk meiner Fantasie? Emilia Galotti? Wie, mein Prinz? Sie kennen diesen Engel? Oh, so halb, um sie eben wiederzuerkennen. Es ist einige Wochen her, als ich sie mit ihrer Mutter in einer Veggia traf. Nachher ist sie mir nur an heiligen Stätten wieder vorgekommen, wo das Angaffen sich weniger ziemt. Auch kenne ich ihren Vater. Er ist mein Freund nicht. Er war es, der sich meinen Ansprüchen auf Sabionetta am meisten widersetzte. Ein alter Degen, stolz und rau, sonst bieder und gut. Der Vater, aber hier haben wir seine Tochter. Ach, bei Gott, wie aus dem Spiegel gestohlen. Oh, Sie wissen ja wohl, Conti, dass man den Künstler dann erst recht lobt, wenn man über sein Werk sein Lob vergisst. Wie darf unser einer seinen Augen trauen? Eigentlich war es doch nur allein ein Maler von der Schönheit zu urteilen. Eine von den größten Glückseligkeiten meines Lebens ist es, dass Emilia Galotti mir gesessen. Dieser Kopf, dieses Antlitz, diese Stirne, diese Augen, diese Nase, dieser Mund, dieses Kinn, dieser Hals, diese Brust, dieser Wuchs, dieser ganze Bau sind von der Zeit an mein einziges Studium der weiblichen Schönheit. Die Schilderei selbst, wovor sie gesessen hat, ihr abwesender Vater bekommen. Aber diese Kopie... Nun, Conti, ist doch nicht schon versagt. Ist für Sie, Prinz, wenn Sie Geschmack daran finden. Geschmack. Dieses Ihr Studium der weiblichen Schönheit, Conti, Wie könnte ich besser tun, als es auch zu dem meinigen zu machen? Dort jenes Porträt der Gräfin Orsina, nehmen Sie nur wieder mit, einen Rahmen darum zu bestellen. Wohl. Es soll in der Galerie ausgestellt werden, aber dieses bleibt hier. Ich danke Ihnen, Conti, ich danke Ihnen recht sehr. Schicken Sie zu meinem Schatzmeister und lassen Sie auf Ihre Quittung für beide Porträte sich bezahlen, was Sie wollen, so viel Sie wollen, Conti. Sollte ich doch nun bald fürchten, Prinz, dass Sie so noch etwas anderes belohnen wollen als die Kunst. Oh, des eifersüchtigen Künstlers, nicht doch. Hören Sie, Conti, so viel Sie wollen. Sehr wohl, mein Prinz. Schönes Werk der Kunst. Ist es wahr, dass ich dich besitze? Wer dich auch besäße, schöneres Meisterstück der Natur. Ich höre kommen. Es wird Marinelli sein. Hätte ich ihn doch nicht rufen lassen. Was für einen Morgen könnte ich haben? Gnädiger Herr, Sie werden verzeihen. Ich war mir eines so frühen Befehls nicht gewärtig. Ich bekam Lust auszufahren. Der Morgen war so schön. Aber nun ist er ja wohl verstrichen und die Lust ist mir vergangen. Was haben wir Neues, Marinelli? Nichts von Belang, das ich wüsste. Die Gräfin Orsina ist gestern zur Stadt gekommen. Sie haben sie gesprochen? Bin ich leider nicht ihr Vertraute. Aber wenn ich es wieder von einer Dame werde, der es einkommt, sie in gutem Ernste zu lieben, Prinz, so... Nichts verschworen, Marinelli? Ja, in der Tat, Prinz. Könnte es doch kommen. Oh, so mag die Gräfin auch so Unrecht nicht haben. Allerdings sehr Unrecht. Meine nahe Vermählung mit der Prinzessin von Massa will durchaus, dass ich alle dergleichen Händel vors Erste abbreche. Und wenn es nur das wäre, so müsste freilich Orsina sich in ihr Schicksal ebenso wohl zu finden wissen, als der Prinz in seines. Das unstreitig härter ist als ihres. Mein Herz wird das Opfer eines elenden Staatsinteresses. Ihres darf sie nur zurücknehmen, aber nicht wider Willen verschenken. Zurücknehmen? Warum zurücknehmen, fragt die Gräfin, wenn es weiter nichts als eine Gemahlin ist, die dem Prinzen nicht die Liebe, sondern die Politik zuführet. Neben so einer Gemahlin sieht die Geliebte noch immer ihren Platz. Nicht so einer Gemahlin fürchtet sie, aufgeopfert zu sein, sondern... einer neuen Geliebten. Nun denn, wollen Sie mir daraus ein Verbrechen machen, Marinelli? Ich? Oh, vermengen Sie mich ja nicht, mein Prinz, mit der Närrin, deren Wort ich führe, aus Mitleid führe, denn gestern... Und nun genug von ihr, von etwas anderem. Geht dann gar nichts vor in der Stadt? So gut wie gar nichts. Denn dass die Verbindung des Grafen Appiani heute vollzogen wird, ist nicht viel mehr als gar nichts. Des Grafen Appiani? Und mit wem denn? Die Sache ist sehr geheim gehalten worden. Auch war nicht viel Aufhebens davon zu machen. Sie werden lachen, Prinz. Aber so geht es den Empfindsamen. Die Liebe spielt ihnen immer die schlimmsten Streiche. Ein Mädchen ohne Vermögen und ohne Rang hat ihn in ihre Schlinge zu ziehen gewusst. Mit ein wenig Larve, aber mit vielem Prunke von Tugend und Gefühl und Witz und was weiß ich. Und wie heißt denn die Glückliche? Denn bei alledem ist Appiani, ich weiß wohl, dass Sie Marinelli ihn nicht leiden können. Oh. Ebenso wenig als er Sie. Bei alledem ist er doch ein sehr würdiger junger Mann, ein schöner Mann, ein reicher Mann, ein Mann voller Ehre. Ich hätte sehr gewünscht, ihn mir verbinden zu können. Ich werde noch darauf denken. Wenn es nicht so spät ist. Denn soviel ich höre, ist sein Plan gar nicht, bei Hofe sein Glück zu machen. Er will mit seiner Gebieterin nach seinen Tälern von Piemont. Was kann er Besseres tun? Hier ist es durch das Missbündnis, welches er trifft, mit ihm doch aus. Der Zirkel der ersten Häuser ist ihm von nun an verschlossen. Mit euren ersten Häusern, in welchen das Zeremoniell, der Zwang, die Langeweile und nicht selten die Dürftigkeit herrscht. Aber so nennen Sie mir sie doch, der dieses so große Opfer bringt. Es ist eine gewisse Emilia Galotti. Wie? Marinelli, eine gewisse... Emilia Galotti. Emilia Galotti, nimmermehr. Zuverlässig, gnädiger. Nein, sag ich, das ist nicht, das kann nicht sein. Sie irren sich in dem Namen. Das Geschlecht der Galotti ist groß. Eine Galotti kann es sein, aber nicht Emilia Galotti. Nicht Emilia. Sie sind außer sich, gnädiger Herr. Kennen Sie denn diese Emilia? Ich habe zu fragen, Marinelli, nicht er. Emilia Galotti? Die Tochter des obersten Galotti bei Sabionetta? Eben die. Die hier in Guastalla mit ihrer Mutter wohnt? Eben die. Unfern der Kirche aller Heiligen? Eben die. Henka, diese? Diese Emilia Galotti wird heute... Gräfin Appiani. Die Trauung geschieht in der Stille auf dem Landgute des Vaters bei Sabionetta. Gegen Mittag fahren Mutter und Tochter, der Graf und vielleicht ein paar Freunde dahin ab. So bin ich verloren. So will ich nicht leben. Aber was ist Ihnen, gnädiger Herr? Ich liebe Sie. Ich bete Sie an. Sie lieben Emilia Galotti? Wenn ich von dieser Liebe das Geringste gewusst habe, so möge weder Engel noch Heiliger von mir wissen. Aber Marinelli, wie konnte ich Ihnen vertrauen, was ich mir selbst kaum gestehen wollte? Und also wohl noch weniger der Urheberin Ihrer Qual gestanden habe. Ihr? Alle meine Mühe ist vergebens gewesen, Sie ein zweites Mal zu sprechen. Und das erste Mal? Sprach ich Sie. Retten Sie mich, wenn Sie können. Und fragen Sie dann. Was Sie versäumt haben, gnädiger Herr, der Emilia Galotti zu bekennen, das bekennen Sie nun der Gräfin Appiani. Waren, die man aus der ersten Hand nicht haben kann, kauft man aus der zweiten. Und solche Waren nicht selten aus der zweiten um so viel Wohlfeil. Ernsthaft, Marinelli, ernsthaft, oder? Freilich auch um so viel schlechter. Sie werden unverschämt! Und dazu will der Graf damit aus dem Lande. Ja, so müsste man auf etwas anders denken. Und auf was? Liebster, bester Marinelli, denken Sie für mich. Was würden Sie tun, wenn Sie an meiner Stelle wären? Vor allen Dingen eine Kleinigkeit als eine Kleinigkeit ansehen und mir sagen, dass ich nicht vergebens sein wollte, was ich bin. Herr, schmeicheln Sie mir nicht mit einer Gewalt, von der ich hier keinen Gebrauch absehe. Heute, sagen Sie, schon heute? Erst heute soll es geschehen und nur geschehenen Dingen ist nicht zu raten. Wollen Sie mir freie Hand lassen, Prinz? Wollen Sie alles genehmigen, was ich tue? Alles, Marinelli, alles, was diesen Streich abwenden kann. So lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Aber bleiben Sie nicht hier in der Stadt. Fahren Sie sogleich nach Ihrem Lustschlosse, nach Dosalo. Der Weg nach Sabionetta geht da vorbei. Wenn es mir nicht gelingt, den Grafen augenblicklich zu entfernen, so denk ich... Doch, doch. Ich glaube, er geht in diese Falle gewiss. Sie wollen ja, Prinz, wegen Ihrer Vermählung einen Gesandten nach Massa schicken. Lassen Sie den Grafen dieser Gesandte sein, mit dem Bedingt, dass er noch heute abreiset. Verstehen Sie? Vortrefflich. Bringen Sie ihn zu mir heraus. Gehen Sie, eilen Sie. Sogleich, mein Prinz. Und wenn nur doch alles verloren wäre? Wenn Marinelli nichts ausrichtete? Warum will ich mich auch auf ihn allein verlassen? Es fällt mir ein, um diese Stunde, um diese nämliche Stunde, pflegt das fromme Mädchen alle Morgen bei den Dominikanern die Messe zu hören. Wie wenn ich sie da zu sprechen suchte. Doch heute, heute an ihrem Hochzeitstage, heute werden ihr andere Dinge am Herzen liegen als die Messe. Indes, wer weiß, es ist ein Gang. Lass den Wagen vorfahren. Ist noch keiner von den Räten da? Camillo Rota. Er soll hereinkommen. Nur aufhalten muss er mich nicht wollen, das mal nicht. Kommen Sie, Rota, kommen Sie. Hier ist, was sich diesen Morgen an Briefen eröffnet, nicht viel Tröstliches. Sie werden von selbst sehen, was darauf zu verfügen. Nehmen Sie nur. Gut, gnädiger Herr. Noch ist hier eine Bittschrift einer Emilia Gallo... Bruneschi, will ich sagen. Ich habe meine Bewilligung zwar schon beigeschrieben, aber doch, die Sache ist keine Kleinigkeit. Lassen Sie die Ausfertigung noch anstehen oder auch nicht anstehen, wie Sie wollen. Nicht, wie ich will, gnädiger Herr. Was ist sonst? Etwas zu unterschreiben? Ein Todesurteil wäre zu unterschreiben. Recht gern. Nur her, geschwind. Ein Todesurteil? Sagte ich. Ich höre ja wohl, es könnte schon geschehen sein, ich bin eilig. Habe ich es doch wohl nicht mitgenommen. Verzeihen Sie, gnädiger Herr, es kann Anstand damit haben bis morgen. Auch das. Der Wagen ist vorgefahren. Packen Sie nur zusammen, Rota, ich muss fort. Morgen ein Meeres. Recht gern? Ein Todesurteil? Recht gern? Ich hätte es Ihnen in diesem Augenblicke nicht mögen unterschreiben lassen. Es geht mir durch die Seele, dieses Grässliche. Recht gern. Pierrot, wer sprengte da in den Hof? Unser Herr, gnädige Frau. Mein Gemahl? Ist es möglich? Er folgt mir auf dem Fuße. So unvermutet. Guten Morgen, meine Liebe. Nicht wahr? Das heißt überraschen. Und auf die angenehmste Art, Odoardo. Wenn es anders nur eine Überraschung sein soll. Nichts weiter. Sei unbesorgt. Das Glück des heutigen Tages weckte mich so früh. Der Morgen war so schön. Der Weg ist so kurz. Ich vermutete euch hier so geschäftig. Wie leicht vergessen Sie etwas, fiel mir ein. Mit einem Worte. Ich komme und sehe und kehre sogleich wieder zurück. Wo ist Emilia? Unstreitig beschäftigt mit dem Putze. Ihrer Seele. Sie ist in der Messe. Ganz allein? Die wenigen Schritte. Einer ist genug zu einem Fehltritt. Zürnen Sie nicht, mein Bester. Und kommen Sie herein, einen Augenblick auszuruhen und, wenn Sie wollen, eine Erfrischung zu nehmen. Wie du meinst, Claudia. Aber sie sollte nicht allein gegangen sein. Und ihr, Piero, bleibt hier in dem Vorzimmer. Alle Besuche auf heute zu verbitten. Sehr wohl, gnädige Frau. Piero! Piero! Angelo, du! Auf ein Wort. Und du wagst es, wieder ans Licht zu kommen. Du bist seit deiner letzten Mordtat vogelfrei erklärt. Auf deinem Kopf steht eine Belohnung. Was willst du? Ich bitte dich, mach mich nicht unglücklich. Da kam ja der alte Galotti so ganz allein in die Stadt gesprengt. Was will der? Nichts will er, ein bloßer Spazierritt. Seine Tochter wird heute Abend auf dem Gute, von dem er jetzt herkommt, dem Grafen Appiani angetraut. Er kann die Zeit nicht erwarten. Und reitet bald wieder hinaus? So bald, dass er dich hier trifft, wenn du noch lange verziehst. Aber du hast doch keinen Anschlag auf ihn. Nimm dich in Acht, er ist ein Mann. Kenn ich ihn nicht. Hab ich nicht unter ihm gedient? Und wann fahren die jungen Leute nach? Gegen Mittag. Mit viel Begleitung? In einem einzigen Wagen. Die Mutter, die Tochter und der Graf. Ein paar Freunde kommen aus Sabionetta als Zeugen. Und Bediente? Nur zwei außer mir, der ich zu Pferd voraufreiten soll. Das ist gut. Was willst du? Das bisschen Schmuck, das die Braut etwa haben dürfte, wird schwerlich der Mühe lohnen. So lohnt ihrer die Braut selbst. Und auch bei diesem Verbrechen soll ich dein Mitschuldiger sein? Du reitest vorauf. Reite doch! Reite! Und kehre dich an nichts. Nimmermehr! Wie? Ich glaube gar, du willst den Gewissenhaften spielen. Bursche, ich denke, du kennst mich. Wenn du plauderst, wenn sich ein einziger Umstand anders findet, als du ihn mir angegeben hast. Aber Angelo, um des Himmels willen! Du, was du nicht lassen kannst! Sie bleibt mir zu lang aus. Noch einen Augenblick, Odoardo. Es würde sie schmerzen, deines Anblicks so zu verfehlen. Ich muss auch bei dem Grafen noch einsprechen. Kaum kann ich's erwarten, diesen würdigen jungen Mann meinen Sohn zu nennen. Alles entzückt mich an ihm. Und vor allem der Entschluss, in seinen väterlichen Tälern sich selbst zu leben. So ganz sollen wir sie verlieren, diese einzige geliebte Tochter. Was nennst du sie verlieren? Sie in den Armen der Liebe zu wissen? Vermenge dein Vergnügen an ihr nicht mit ihrem Glücke. Du möchtest meinen alten Argwohn erneuern. Dass es mehr das Geräusch und die Zerstreuung der Welt, mehr die Nähe des Hofes war, als die Notwendigkeit, unserer Tochter eine anständige Erziehung zu geben, was dich bewog, hier in der Stadt mit ihr zu bleiben. Fern von einem Manne und Vater, der euch so herzlich liebet. Wie ungerecht, Odoardo. Hier. Nur hier konnte die Liebe zusammenbringen, was füreinander geschaffen war. Hier nur konnte der Graf Emilien finden. Und fand sie. Das räume ich ein. Aber, gute Claudia, hattest du darum recht, weil dir der Ausgang recht gibt? Gut, dass es mit dieser Stadterziehung so abgelaufen. Nun haben sie sich gefunden, die füreinander bestimmt waren. Nun lass sie ziehen, wohin Unschuld und Ruhe sie rufen. Was sollte der Graf hier? Sich bücken und schmeicheln? Und kriechen und die Marinellis auszustechen suchen, um endlich ein Glück zu machen, dessen er nicht bedarf, um endlich einer Ehre gewürdigt zu werden, die für ihn keine wäre? Perro, hier bin ich. Geh und führe mein Pferd vor das Haus des Grafen. Ich komme nach und will mich da wieder aufsetzen. Ja, gnädiger Herr. Warum soll der Graf hier dienen, wenn er dort selbst befehlen kann? Dazu bedenkst du nicht, Claudia, dass durch unsere Tochter er es vollends mit dem Prinzen verdirbt. Prinz hasst mich. Vielleicht weniger, als du besorgest. Besorgest. Ich besorg auch sowas. Denn habe ich dir schon gesagt, dass der Prinz unsere Tochter gesehen hat? Der Prinz? Und wo das? In der letzten Veggia, bei dem Kanzler Grimaldi, die er mit seiner Gegenwart beehrte. Er bezeigte sich gegen sie so gnädig. So gnädig? Er unterhielt sich mit ihr so lange. Unterhielt sich mit ihr? Schien von ihrer Munterkeit und ihrem Witz so bezaubert. So bezaubert? Hat von ihrer Schönheit mit so viel Lobeserhebungen gesprochen. Lobeserhebungen? Und das alles erzählst du mir in einem Tone der Entzückung? Claudia, Claudia, eitle, törichte Mutter. Wieso? Nun gut, auch das ist so abgelaufen. Wenn ich mir einbilde, das gerade wäre der Ort, wo ich am tödlichsten zu verwunden bin. Ein Wollüstling, der bewundert, begehrt. Claudia, Claudia, der bloße Gedanke setzt mich in Wut. Du hättest mir das sogleich sollen gemeldet haben. Doch ich möchte dir heute nicht gern etwas Unangenehmes sagen. Und ich würde, wenn ich länger bliebe, darum lass mich, Gott befohlen, Claudia, kommt glücklich nach. Welch ein Mann. Oh, der rauen Tugend. Alles scheint dir verdächtig, alles strafbar. Wo bleibt aber auch Emilia? Ach, meine Mutter. Was ist dir, meine Tochter? Was ist dir? Ach, was habe ich hören müssen? Und wo? Wo habe ich es hören müssen? Ich habe dich in der Kirche geglaubt. Eben da. Oh, meine Mutter. Was kann dir da an heiliger Stätte so Schlimmes begegnet sein? Eben hatte ich mich weiter von dem Altar, als ich sonst pflege, denn ich kam zu spät, auf meine Knie gelassen. Eben fing ich an, mein Herz zu erheben, als dicht hinter mir etwas seinen Platz nahm. So dicht hinter mir. Ich konnte weder vor noch zur Seite rücken. Es währte nicht lange, so hörte ich ganz nah an meinem Ohr nach einem tiefen Seufzer den Namen ihrer Tochter. Meinen Namen? Es sprach von Schönheit, von Liebe. Es klagte, dass dieser Tag, welcher mein Glück mache, sein Unglück auf immer entscheide. Es beschwor mich. Und hören musste ich dies alles. Aber ich blickte nicht um. Ich wollte tun, als ob ich es nicht hörte. Was konnte ich sonst? Endlich war es Zeit, mich wieder zu erheben. Das heilige Amt ging zu Ende. Ich zitterte, mich umzukehren. Ich zitterte, ihn zu erblicken, der sich den Frevel erlauben dürfen. Und da ich mich umwandte, da ich ihn erblickte... Wen, meine Tochter? Ihn selbst. Wen ihn selbst? Den Prinzen. Den Prinzen. Weiter, meine Tochter. Als du den Prinzen erkanntest, ich will hoffen, dass du deiner mächtig genug warst, ihm in einem Blicke alle die Verachtung zu bezeigen, die er verdient. Das war ich nicht, meine Mutter. Nach dem Blicke, mit dem ich ihn erkannte, hatte ich nicht das Herz, einen zweiten auf ihn zu richten. Ich floh. Und der Prinz dir nach? Was ich nicht wusste, bis ich in der Halle mich bei der Hand ergriffen fühlte. Und von ihm. Aus Scham musste ich standhalten. Mich von ihm loszuwinden, würde die Vorbeigehenden zu aufmerksam auf uns gemacht haben. Er sprach, und ich habe ihm geantwortet. Aber was er sprach und was ich ihm geantwortet, fällt es mir noch bei, so will ich es Ihnen sagen, meine Mutter. Jetzt weiß ich von all dem nichts. Meine Sinne hatten mich verlassen. Umsonst denke ich nach, wie ich von ihm weg und aus der Halle gekommen. Ich finde mich erst auf der Straße wieder und höre ihn hinter mir herkommen und höre ihn mit sogleich in das Haus treten, mit mir die Treppen hinaufsteigen. Nein, so weit dürfte er nicht wagen, dir zu folgen. Gott, wenn dein Vater das wüsste. Wie wild er schon war, als er nur hörte, dass der Prinz dich jüngst nicht ohne Missfallen gesehen. Indes sei ruhig, meine Tochter. Nimm es für einen Traum, was dir begegnet ist. Auch wird es noch weniger Folgen haben als ein Traum. Du entgehst heute mit eins allen Nachstellungen. Aber der Herr Graf muss das wissen. Ihm muss ich es sagen. Alle Welt nicht. Wozu? Warum? Ich dächte doch, ich behielte vor ihm lieber nichts auf dem Herzen. Nein, meine Tochter, sag ihm nichts. Lass ihn nichts merken. Nun ja, meine Mutter. Ich habe keinen Willen gegen den Ihrigen. Auch wird mir wieder ganz leicht. Was für ein albernes, furchtsames Ding ich bin. Nicht meine Mutter. Ich hätte mich noch wohl anders dabei nehmen können und würde mir ebenso wenig vergeben haben. Nun soll er gewiss nichts davon erfahren, mein guter Appiani. Er könnte mich leicht für mehr eitel als tugendhaft halten. Da kommt er selbst. Ach, meine Teuerste. Ich war mir sie in dem Vorzimmer nicht vermutend. So feierlich, so ernsthaft. Ist dieser Tag einer freudigeren Aufwallung wert? Er ist mehr wert als mein ganzes Leben. Auch Sie hier, meine gnädige Frau. Nun bald mir mit einem innigeren Namen zu Verehrende. Der mein größter Stolz sein wird. Wie glücklich bist du, meine Emilia. Warum hat dein Vater unsere Entzückung nicht teilen wollen? Eben habe ich mich aus seinen Armen gerissen. Oder vielmehr er sich aus meinen. Welch ein Mann, meine Emilia, ihr Vater. Das Muster aller männlichen Tugend. Und er wollte mich nicht erwarten. Er glaubte, dich mit deinem Brautschmuck beschäftigt zu finden und hörte... Was ich mit der zärtlichsten Bewunderung wieder von ihm gehört habe. So recht, meine Emilia. Ich werde eine fromme Frau an ihnen haben und die nicht stolz auf ihre Frömmigkeit ist. Aber meine Kinder, eines tun und das andere nicht lassen. Nun ist es hohe Zeit. Nun mach, Emilia. Was, meine gnädige Frau? Sie wollen sie doch nicht so, Herr Graf, so wie sie da ist, zum Altare führen? Wahrlich, das werd ich nun erst gewahr. Wer kann sie sehen, Emilia, und auch auf ihren Putz achten? Und warum nicht so, so wie sie da ist? Nein, mein lieber Graf, nicht so, nicht ganz so. Aber auch nicht viel prächtiger, nicht viel. Was meinen Sie, dass ich mir ausgedacht habe? Was trug ich, wie sah ich aus, als ich Ihnen zuerst gefiel? Wissen Sie es noch? Ob ich es noch weiß? Ich sehe sie in Gedanken nie anders als so. Und sehe sie so, auch wenn ich sie nicht so sehe. Also, ein Kleid von der nämlichen Farbe, von dem nämlichen Schnitte, fliegend und frei. Vortrefflich. Und das Haar? In seinem eigenen braunen Glanze. In Locken, wie sie die Natur schlug. Die Rose, darin nicht zu vergessen. Recht, recht. Eine kleine Geduld und ich stehe so vor Ihnen da. Eine kleine Geduld. Ja, wenn die Zeit nur außer uns wäre. Wenn eine Minute am Zeiger sich in uns nicht in Jahre ausdehnen könnte. Emiliens Beobachtung, Herr Graf, war so schnell als richtig. Sie sind heute ernster als gewöhnlich. Ja, es ist wahr. Ich bin heute ungewöhnlich trübe und finster. Nur sehen Sie, gnädige Frau, noch einen Schritt vom Ziele. Oder noch gar nicht ausgelaufen sein, ist im Grunde eines. Alles, was ich sehe, alles, was ich höre, alles, was ich träume, predigt mir seit gestern und ehegestern diese Wahrheit. Dieser eine Gedanke kettet sich an jeden anderen, den ich haben muss und haben will. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Sie machen mich unruhig, Herr Graf. Eines kommt dann zum anderen. Ich bin ärgerlich. Ärgerlich über meine Freunde, über mich selbst. Wieso? Meine Freunde verlangen schlechterdings, dass ich dem Prinzen von meiner Heirat ein Wort sagen soll, ehe ich sie vollziehe. Sie geben mir zu, ich sei es nicht schuldig, aber die Achtung gegen ihn woll es nicht anders. Und ich bin schwach genug gewesen, es ihnen zu versprechen. Eben wollte ich noch bei ihm vorfahren. Bei dem Prinzen? Gnädige Frau, der Marchese Marinelli hält vor dem Hause und erkundigt sich nach dem Herrn Grafen. Nach mir? Hier ist er schon. Ich bitte um Verzeihung, gnädige Frau. Mein Herr Graf, ich war vor Ihrem Hause und erfuhr, dass ich Sie hier treffen würde. Ich habe ein dringendes Geschäft an Sie. Gnädige Frau, ich bitte nochmals um Verzeihung. Es ist in einigen Minuten geschehen. Die ich nicht verzögern will. Nun, mein Herr? Ich komme von des Prinzen, Durchlaucht. Was ist zu seinem Befehl? Der Prinz muss sogleich an den Herzog von Massa in Angelegenheit seiner Vermählung mit dessen Prinzessin Tochter einen Bevollmächtigten senden. Er war lange unschlüssig, wen er dazu ernennen sollte. Endlich ist seine Wahl, Herr Graf, auf Sie gefallen. Auf mich? Ich habe schon längst nicht mehr erwartet, dass der Prinz mich zu brauchen geruhen werde. Oh, ich bin versichert, dass es ihm bloß an einer würdigen Gelegenheit gemangelt hat. Ich zweifle nicht, Sie werden die Ihnen angetragene Ehre mit Begierde ergreifen. Allerdings. Nun, so kommen Sie. Wohin? Nach Dosalo, zu dem Prinzen. Es liegt schon alles fertig und Sie müssen noch heute abreisen. Was sagen Sie? Noch heute? Lieber noch in dieser nämlichen Stunde als in der folgenden. Die Sache ist von der äußersten Eil. In Wahrheit? So tut es mir leid, dass ich die Ehre, welche mir der Prinz zugedacht, verbitten muss. Wie? Ich kann heute nicht abreisen. Auch morgen nicht. Auch übermorgen noch nicht. Sie können nicht? Nein, mein Herr. Nein. Sagen Sie dem Prinzen, dass es mir leid tut, seine Gnade nicht annehmen zu können, weil ich eben heute eine Verbindung vollzöge, die mein ganzes Glück ausmache. Aha. Wollen Sie ihn nicht zugleich wissen lassen, mit wem? Mit Emilia Galotti. Ach, der Tochter aus diesem Hause? Aus diesem Hause. Aha. Was beliebt? Oh, ich sollte meinen, dass es so nach wenig Schwierigkeit haben könne, die Zeremonie bis zu ihrer Zurückkunft auszusetzen. Die Zeremonie? Nur die Zeremonie? Ah, die guten Eltern werden das so genau nicht nehmen. Die guten Eltern? Und Emilia bleibt ihnen ja wohl gewiss. Ja wohl gewiss? Sie sind mit ihrem Jawohl ein ganzer Affe. Mir das, Graf? Warum nicht? Himmel und Hölle, wir werden uns sprechen. Hämisch ist der Affe, aber... Tod und Verdammnis! Graf, ich fordere Genugtuung. Das versteht sich. Und würde sie gleich jetzt nehmen. Nur, dass ich dem zärtlichen Bräutigam den heutigen Tag nicht verderben mag. Gutherziges Ding, nicht doch, nicht doch. Nach Massa freilich mag ich mich heute nicht schicken lassen, aber zu einem Spaziergang mit Ihnen hab ich Zeit übrig. Kommen Sie, kommen Sie! Nur Geduld, Graf, nur Geduld. Das hat gut getan. Gott, Herr Graf, ich habe einen heftigen Wortwechsel gehört. Was ist vorgefallen? Nichts, gnädige Frau. Gar nichts. Der Kammerherr Marinelli hat mir einen großen Dienst erwiesen. Er hat mich des Ganges zum Prinzen überhoben. In der Tat? Wir können nun umso viel früher abfahren. Emilia ist indes auch fertig. Kann ich ganz ruhig sein, Herr Graf? Ganz ruhig. Der Wagen, gnädige Frau. Umsonst. Er schlug die angetragene Ehre mit der größten Verachtung aus. Er sagte, dass er auf heute doch noch etwas Wichtigeres zu tun habe, als sich mit mir den Hals zu brechen. Und so beschied er mich auf die ersten 8 Tage nach der Hochzeit. Mit Emilia Galotti. Der Gedanke macht mich rasend. Und lassen Sie doch hören, gnädiger Herr, was Sie für sich selbst getan haben. Sie waren so glücklich, Sie noch in der Kirche zu sprechen. Was haben Sie mit ihr abgeredet? Oh, es ging alles nach Wunsch. Sie brauchen sich nicht weiter zu bemühen, mein allzu dienstfertiger Freund. Sie kam meinem Verlangen mehr als halbes Weges entgegen. Ich hätte sie nur gleich mitnehmen dürfen. Nun wissen Sie, was Sie wissen wollen. Und können gehen. Und können gehen. Ja, ja, das ist das Ende vom Liede. Und wird es sein, gesetzt auch, ich wollte noch das Unmögliche versuchen. Das Unmögliche, sag ich. So unmöglich wäre es nun wohl nicht, aber kühn. Wenn wir die Braut in unserer Gewalt hätten, so stünd ich dafür, dass aus der Hochzeit nichts werden sollte. Ei, wofür der Mann nicht alles stehen will. Nun dürfte ich ihm nur noch ein Kommando von meiner Leibwache geben und er legte sich an der Landstraße, die hierher nach Schloss Dosalo führt, damit den Hinterhalt und fiel einen Wagen an und riss ein Mädchen heraus, das er im Triumphe mir zubrächte. Es ist eher ein Mädchen mit Gewalt entführt worden, ohne dass es einer gewaltsamen Entführung ähnlich gesehen. Wenn Sie das zu machen wüssten, so würden Sie nicht erst lange davon schwatzen. Was war das? Hörte ich recht? Hörten Sie nicht auch, gnädiger Herr, einen Schuss fallen? Da! Noch ein! Was ist das? Was gibt's? Was meinen Sie wohl? Wie wenn ich tätiger wäre, als Sie glauben? Tätiger? So sagen Sie doch! Kurz, wovon ich gesprochen, geschieht. Ist es möglich? Aber die Anstalten sind doch so... Als sie nur immer sein können. Die Ausführung ist Leuten anvertraut, auf die ich mich verlassen kann. Der Weg geht hart an der Planke des Tiergartens vorbei. Da wird ein Teil den Wagen angefallen haben, gleichsam, um ihn zu plündern. Und ein anderer Teil, wobei einer von meinen Bedienten ist, wird aus dem Tiergarten gestürzt sein, den Angefallenen gleichsam zur Hilfe. Während des Handgemenges, in das beide Teile zum Schein geraten, soll mein Bedienter Emilien ergreifen, als ob er sie retten wolle, und durch den Tiergarten hierher in das Schloss bringen. So ist die Abrede. Was sagen Sie nun, Prinz? Sie überraschen mich auf eine sonderbare Art. Und eine Bangigkeit überfällt mich. Wonach sehen Sie dort am Fenster? Eine Maske kommt bereits um die Planke gesprengt, ohne Zweifel mit dem Erfolg zu berichten. Entfernen Sie sich, gnädiger Herr. Die Maske muss Sie nicht sehen. Gut, Marinelli. Dort fährt der Wagen langsam nach der Stadt zurück. So langsam? Und in jedem Schlage ein Bedienter? Oh, das sind Anzeichen, die mir nicht gefallen, dass der Streich wohl nur halb gelungen ist, dass man einen Verwundeten gemächlich zurückführt und keinen Toten. Die Maske steigt ab. Es ist Angelo selbst. Er winkt mir zu. Er muss seiner Sache gewiss sein. Ja, Herr Graf, der Sie nicht nach Massa wollten und nur noch einen weiteren Weg müssen. Wer hat Sie die Affen so kennengelehrt? Ja, wohl sind Sie hämisch. Kammerherr! Nun, Angelo, passen Sie auf. Man muss Sie gleich bringen. Und wie lief es sonst ab? Ich denke, ja, recht gut. Wie steht es mit dem Grafen? Zu dienen, so, so. Aber er muss Wind gehabt haben, denn er war nicht so ganz unbereitet. Ist er tot? Es tut mir leid um den guten Herrn. Oh, wenn das nur gewiss ist, Angelo. Ich will Ihre Kundschaft verlieren, wenn es nicht gewiss ist. Haben Sie noch was zu befehlen? Denn mein Weg ist der weiteste. Wir wollen heute noch über die Grenze. So geh. Wenn wieder was vorfällt, Herr Kammerherr, Sie wissen, wo ich zu erfragen bin. Was sich ein anderer zu tun getraut, wird für mich auch keine Hexerei sein. Und billiger bin ich als jeder andere. Gut, das. Aber davon muss der Prinz noch nichts wissen. Er muss erst selbst finden, wie zuträglich ihm dieser Tod ist. Dieser Tod, was gäbe ich um die Gewissheit? Sie kommt die Allee herauf. Sie eilet vor den Bedienten her. Die Furcht, wie es scheint, beflügelt ihre Füße. Sie muss noch nichts argwöhnen. Sie glaubt, sich nur vor Räubern zu retten. Aber wie lange kann das dauern? So haben wir sie doch vors Erste. Und wird die Mutter sie nicht aufsuchen? Wird der Graf ihr nicht nachkommen? Was sind wir alsdann weiter? Wie kann ich sie Ihnen vorenthalten? Auf das alles weiß ich freilich noch nichts zu antworten, aber wir müssen sehen. Gedulden Sie sich, gnädiger Herr. Der erste Schritt musste doch getan sein. Wozu, wenn wir ihn zurücktun müssen? Vielleicht müssen wir nicht. Und vergessen Sie denn das Vornehmste? Das Vornehmste? Was ist das? Die Kunst zu gefallen, zu überreden, die einem Prinzen, welcher liebt, nie fehlet. Nie fehlet. Außer wo er sie gerade am nötigsten brauchte. Ich habe von dieser Kunst schon heute einen zu schlechten Versuch gemacht. Kaum getraue ich mir, Sie wieder anzureden. Bei Ihrem Eintritte wenigstens wage ich es nicht zu sein. Sie, Marinelli, müssen Sie empfangen. Ich will hier in der Nähe hören, wie es abläuft und kommen, wenn ich mich mehr gesammelt habe. Auch ich will nicht das Erste sein, was Sie hier in die Augen fällt. Nur hier herein, gnädiges Fräulein. Ich danke ihm, mein Freund. Ich danke ihm. Gott, Gott, wo bin ich? Und so ganz allein. Wo bleibt meine Mutter? Wo blieb der Graf? Sie kommen doch nach. Mir auf dem Fuße nach. Ich vermute. Er vermutet? Er weiß es nicht, er sah sie nicht? Ward nicht gar hinter uns geschossen? Geschossen? Das wäre... Ganz gewiss. Und das hat den Grafen oder meine Mutter getroffen. Ich will gleich nach Ihnen aus. Nicht ohne mich. Ich will mit, ich muss mit. Komm her, mein Freund. Ah, gnädiges Fräulein. Was für ein Unglück, oder vielmehr was für ein Glück, was für ein glückliches Unglück verschafft uns die Ehre. Sieh hier, mein Herr. Ich bin also wohl bei Ihnen. Verzeihen Sie, Herr Kammerherr, wir sind von Räubern unfern überfallen worden. Da kamen uns gute Leute zu Hilfe und dieser ehrliche Mann hob mich aus dem Wagen und brachte mich hierher. Aber ich erschrecke mich allein, gerettet zu sehen. Meine Mutter ist noch in Gefahr. Hinter uns ward sogar geschossen, sie ist vielleicht tot. Verzeihen Sie, ich muss fort. Ich muss wieder hin, wo ich gleich hätte bleiben sollen. Beruhigen Sie sich, gnädiges Fräulein. Es steht alles gut. Sie werden bald bei Ihnen sein, die geliebten Personen, für die Sie so viel zärtliche Angst empfinden. Indes, Battista, geh, lauf. Sie dürften vielleicht nicht wissen, wo das Fräulein ist. Bringe sie unverzüglich hierher. Sehr wohl, Herr Kammerherr. Gewiss. Sind Sie alle geborgen? Ist Ihnen nichts widerfahren? Aber ich sollte nicht hierbleiben. Ich sollte Ihnen entgegeneilen. Wozu das, gnädiges Fräulein? Erholen Sie sich vielmehr und geruhen, in ein Zimmer zu treten, wo mehr Bequemlichkeit ist. Ich will wetten, dass der Prinz schon selbst um Ihre teure, ehrwürdige Mutter ist und sie Ihnen zuführt. Wer, sagen Sie? Unser gnädigster Prinz selbst. Der Prinz? Wo bin ich denn also? Auf Dosalo, dem Lustschloss des Prinzen. Und Sie glauben, dass er gleich selbst hier erscheinen könne? Aber doch in Gesellschaft meiner Mutter. Hier ist er schon. Wo ist sie? Wo? Wir suchen sie überall, schönstes Fräulein. Sie sind doch wohl? Nun, so ist alles wohl. Der Graf, Ihre Mutter... Gnädigster Herr, wo sind Sie? Wo ist meine Mutter? Nicht weit. Hier ganz in der Nähe. Geben Sie mir Ihren Arm und folgen Sie mir getrost. Aber warum sind Sie nicht schon hier? Warum kamen Sie nicht mit Ihnen, gnädiger Herr? So eilen Sie doch, mein Fräulein, alle diese Schreckenbilder mit eins verschwinden zu sehen. Ach, was soll ich tun? Wie, mein Fräulein? Sollten Sie einen Verdacht gegen mich hegen? Zu Ihren Füßen, gnädiger Herr. Ich bin äußerst beschämt. Ja, Emilia, ich verdiene diesen stummen Vorwurf. Mein Betragen diesen Morgen ist nicht zu rechtfertigen, zu entschuldigen höchstens. Verzeihen Sie meiner Schwachheit. Ich hätte Sie mit keinem Geständnisse beunruhigen sollen, von dem ich keinen Vorteil zu erwarten habe. Auch ward ich durch die sprachlose Bestürzung, mit der Sie es anhörten, oder vielmehr nicht anhörten, genugsam bestraft. Und könnte ich schon diesen Zufall, der mir nochmals, ehe alle meine Hoffnung auf ewig verschwindet, mir nochmals das Glück, Sie zu sehen und zu sprechen verschafft, könnte ich schon diesen Zufall für den Wink eines günstigen Glückes erklären, so will ich doch einzig und allein von Ihrem Blick abhangen. Kein Wort, kein Seufzer soll Sie beleidigen. Nur kränke mich nicht Ihr Misstrauen. Nur zweifeln Sie keinen Augenblick an der unumschränktesten Gewalt, die Sie über mich haben. Nur falle Ihnen nie bei, dass Sie eines anderen Schutzes gegen mich bedürfen. Und nun kommen Sie, mein Fräulein, kommen Sie, wo Entzückungen auf Sie warten, die Sie mehr billigen. Folgen Sie uns, Marinelli. Folgen Sie uns? Das mag heißen, folgen Sie uns nicht. Was hätte ich Ihnen auch zu folgen? Er mag sehen, wie weit er es unter vier Augen mit ihr bringt. Alles, was ich zu tun habe, ist zu verhindern, dass sie nicht gestört werden. Von dem Grafen zwar hoffe ich nun wohl nicht, aber von der Mutter. Herr Kammerherr! Nun, Battista! Die Mutter! Dachte ich's doch. Wo ist sie? Wenn sie ihr nicht zuvorkommen, so wird sie den Augenblick hier sein. Sie ist der Tochter auf der Spur und wo nur nicht unserem ganzen Anschlage. Ob man ihr schon gesagt, dass der Prinz hier ist, dass sie hier sind, weiß ich nicht. Was sollen Sie tun? Lass sie kommen, Battista. Lass sie kommen. Emilia! Hören Sie! Hören Sie! Mein Kind, wo bist du? Gnädige Frau! Sie hier, mein Herr? Und hier meine Tochter? Sie waren es ja, nicht? Der den Grafen diesen Morgen in meinem Hause aufsuchte, mit dem er Streit bekam. Streit? Ein unbedeutender Wortwechsel in herrschaftlichen Angelegenheiten. Und Marinelli heißen Sie? Marchese Marinelli. So ist es richtig. Hören Sie doch, Herr Marchese. Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen. Des sterbenden Grafen? Grafen Appiani? Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen. Verstehen Sie nun? Ich verstand es erst auch nicht, obschon mit einem Tone gesprochen. Mit einem Tone. Nun, gnädige Frau, ich war von jeher des Grafen Freund. Sein vertrautester Freund. Also, wenn er mich noch im Sterben nannte... Was? Räuber wären es gewesen, die uns anfielen. Mörder waren es. Erkaufte Mörder. Und Marinelli... Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen. Doch ich vergesse darüber meine Tochter. Wo ist sie? Auch tot? Was konnte meine Tochter dafür, dass Appiani dein Feind war? Ich verzeihe der bangen Mutter. Kommen Sie, gnädige Frau. Ihre Tochter ist hier in einem von den nächsten Zimmern und hat sich hoffentlich von ihrem Schrecken schon völlig erholt. Mit der zärtlichsten Sorgfalt ist der Prinz selbst um sie beschäftigt. Wer? Der Prinz. Der Prinz? Sagen Sie wirklich, der Prinz? Unser Prinz? Welcher sonst? Nun ist es klar. Heute in der Kirche, vor den Augen der Allerreinesten, in der näheren Gegenwart des Ewigen, begann das Bubenstück. Ach, Mörder, feiger, elender Mörder! Nicht tapfer genug, mit eigener Hand zu morden, aber nichtswürdig genug, zur Befriedigung eines fremden Kitzels zu morden, morden zu lassen. Du Abschaum aller Mörder! Was ehrliche Mörder sind, werden dich unter sich nicht dulden, dich Kuppler! Mäßigen Sie Ihr Geschrei und bedenken Sie, wo Sie sind. Wo ich bin? Bedenken, wo ich bin? Mutter! Meine Mutter! Das ist sie. Sie hat mich gehört. Sie hat mich gehört. Wo bist du, mein Kind? Ich komme! Was ist das? Niemand kommt mir entgegen. Ich bin doch zu Dosalo. Zu eben dem Dosalo, wo mich sonst Liebe und Entzücken erwarteten. Gräfin Orsina. Sieh da, Marinelli. Recht gut, dass der Prinz Sie mitgenommen. Wo ist er? Der Prinz, Gräfin. Wer sonst? Sie vermuten ihn also hier, wissen ihn hier. Er wenigstens ist die Gräfin Orsina hier nicht vermutend. Nicht? So hat er meinen Brief heute Morgen nicht erhalten? Ihren Brief? Doch, ja... Ich erinnere mich, dass er eines Briefes von Ihnen erwähnte. Nun, habe ich ihn nicht in diesem Briefe auf heute um eine Zusammenkunft hier auf Dosalo gebeten? Ja. Es ist wahr, es hat ihm nicht beliebt, mir schriftlich zu antworten. Aber ich erfuhr, dass er eine Stunde darauf wirklich nach Dosalo abgefahren. Ich glaubte, das sei antworts genug und ich komme. Ein sonderbarer Zufall. Zufall? Sie hören ja, dass es verabredet worden. So gut als verabredet. Von meiner Seite der Brief, von seiner die Tat. Wo ist er? Was gilt's, er ist in dem Zimmer, wo ich das Gequieke, das Gekreische hörte. Meine liebste, beste Gräfin. Es war ein weibliches Gekreische. Ich werde es ja wohl sehen. Wohin? Wo ich schon längst sein sollte. Denken Sie, dass es schicklich ist, mit Ihnen hier in dem Vorgemach einen elenden Schnickschnack zu halten, indes der Prinz in dem Gemache auf mich wartet? Sie irren sich, gnädige Gräfin. Der Prinz erwartet Sie nicht. Der Prinz kann Sie hier nicht sprechen, will Sie hier nicht sprechen. Und wäre doch hier? Und wäre doch auf meinen Brief hier? Nicht auf Ihrem Brief. Den er ja erhalten, sagen Sie. Erhalten, aber nicht gelesen. Nicht gelesen? Nicht gelesen? Nicht einmal gelesen? Aus Zerstreuung, weiß ich. Nicht aus Verachtung. Verachtung? Wer denkt daran? Mich verachtet man, auch mich. Freilich liebt er mich nicht mehr. Das ist ausgemacht. Und an die Stelle der Liebe trat in seiner Seele etwas anderes. Das ist natürlich. Aber warum denn eben Verachtung? Es braucht ja nur Gleichgültigkeit zu sein. Nicht wahr? Allerdings, allerdings. Ein Zufall wäre es, dass der Prinz nicht daran gedacht, mich hier zu sprechen und mich doch hier sprechen muss. Ein Zufall. Glauben Sie mir, Marinelli, das Wort Zufall ist Gotteslästerung. Nichts unter der Sonne ist Zufall. Am wenigsten das, wovon die Absicht so klar in die Augen leuchtet. Machen Sie, Marinelli, machen Sie, dass ich ihn bald spreche, den Prinzen. Sonst bin ich es wohl gar nicht imstande. Sie sehen, wir sollen uns sprechen. Wir müssen uns sprechen. Sieh da, unsere schöne Gräfin. Wie sehr bedauere ich, Madame, dass ich mir die Ehre Ihres Besuches für heute so wenig zunutze machen kann. Ich bin beschäftigt, ich bin nicht allein. Ein andermal, meine liebe Gräfin, ein andermal. Jetzt halten Sie länger sich nicht auf, ja, nicht länger. Und Sie, Marinelli, ich erwarte Sie. Ich bin beschäftigt. Ich bin nicht allein. Ist das die Entschuldigung ganz, die ich wert bin? Wen weist man damit nicht ab? Jeden Überlästigen, jeden Bettler. Für mich keine einzige Lüge mehr. Keine einzige kleine Lüge mehr für mich. Beschäftigt. Womit denn? Nicht allein? Wer wäre denn bei ihm? Marinelli? Wer ist bei ihm? Sagen Sie es mir. Und ich gehe. Der Prinz, liebe Gräfin, ist wahrlich nicht allein. Es sind Personen bei ihm, von denen er sich keinen Augenblick abmüßigen kann. Personen, die eben einer großen Gefahr entgangen sind. Der Graf Appiani... Wäre bei ihm? Schade, dass ich über diese Lüge Sie ertappen muss. Geschwind eine andere. Denn Graf Appiani, wenn Sie es noch nicht wissen, ist eben von Räubern erschossen worden. Der Wagen mit seinem Leichnam begegnete mir kurz vor der Stadt. Oder ist er nicht? Hätte er es mir bloß geträumt? Leider nicht bloß geträumt. Aber die anderen, die mit dem Grafen waren, haben sich glücklich hierher nach dem Schlosse gerettet. Seine Braut nämlich und die Mutter der Braut, mit welchen er nach Sapionetta zu seiner feierlichen Verbindung fahren wollte. Also die sind bei dem Prinzen. Die Braut und die Mutter der Braut? Ist die Braut schön? Dem Prinzen geht ihr Unfall ungemein nahe. Ich will hoffen, auch wenn sie hässlich wäre, denn ihr Schicksal ist schrecklich. Wer ist sie denn, diese Braut? Kenne ich sie gar? Nein. Ich bin so lange aus der Stadt, dass ich von nichts weiß. Es ist Emilia Galotti. Wer? Emilia Galotti? Emilia Galotti? Marinelli. Dass ich diese Lüge nicht für Wahrheit nehme. Wieso? Emilia Galotti? Und die Sie schwerlich kennen werden. Doch, doch, wenn es auch nur von heute wäre. Im Ernst, Marinelli. Emilia Galotti. Emilia Galotti wäre die unglückliche Braut, die der Prinz tröstet. Und Graf Appiani war der Bräutigam dieser Braut, der eben erschossene Appiani. Nicht anders. Bravo. Oh, bravo, bravo. Marinelli? Gräfin. Ich will Ihnen etwas vertrauen. Hören Sie. Ganz insgeheim. Der Prinz ist ein Mörder. Gräfin. Gräfin, sind Sie ganz von Sinnen? Von Sinnen? Ich bin selten oder nie mit meinem Verstande so wohl zufrieden gewesen als eben jetzt. Zuverlässig, Marinelli. Aber es bleibt unter uns. Der Prinz ist ein Mörder. Des Grafen Appiani Mörder. Den haben nicht Räuber, den haben Helfershelfer des Prinzen. Den hat der Prinz umgebracht. Wie kann Ihnen so eine Abscheulichkeit in den Mund, in die Gedanken kommen? Wie? Ganz natürlich. Mit dieser Emilia Galotti, die hier bei ihm ist, deren Bräutigam so über Hals über Kopf sich aus der Welt trollen müssen. Mit dieser Emilia Galotti hat der Prinz heute Morgen in der Halle bei den Dominikanern ein langes und breites gesprochen. Aber das weiß ich, das haben meine Kundschafter gesehen. Sie haben auch gehört, was er mit ihr gesprochen. Nun, guter Herr, bin ich von Sinnen? Ich reime dächtig doch noch ziemlich zusammen, was zusammengehört. Gräfin, Sie würden sich um den Hals reden? Wenn ich das mehreren sagte, desto besser. Desto besser. Morgen will ich es auf dem Markte ausrufen. Gräfin! Und wer mir widerspricht, der war des Mörders Spießgeselle. Leben Sie wohl. Verzeihen Sie, gnädige Frau. Ich habe hier nichts zu verzeihen, denn ich habe hier nichts übel zu nehmen. An diesen Herrn wenden Sie sich. Vergeben Sie, mein Herr, einem Vater, der in der äußersten Bestürzung ist. Vater? Dass er so unangemeldet hereintritt. Ein Bedienter kam mir entgegengesprengt mit der Nachricht, dass hier herum die Meinigen in Gefahr wären. Ich fliege herzu und höre, dass der Graf Appiani verwundet worden, dass er nach der Stadt zurückgekehrt, dass meine Frau und Tochter sich in das Schloss gerettet. Wo sind Sie, mein Herr? Wo sind Sie? Seien Sie ruhig, Herr Oberster. Ihrer Gemahlin und Ihrer Tochter ist nichts Übles widerfahren, den Schreck ausgenommen. Sie befinden sich beide wohl. Der Prinz ist bei Ihnen. Ich gehe sogleich, Sie zu melden. Warum melden? Erst melden? Aus Ursachen von wegen des Prinzen. Sie wissen, Herr Oberster, wie Sie mit dem Prinzen stehen. Nicht auf dem freundschaftlichsten Fuße. So gnädig er sich gegen Ihre Gemahlin und Tochter bezeigt. Es sind Damen. Wird darum auch Ihr unvermuteter Anblick ihm gelegen sein? Sie haben recht, mein Herr, Sie haben recht. Aber, gnädige Gräfin, kann ich vorher die Ehre haben, Sie nach Ihrem Wagen zu begleiten? Nicht doch. Erlauben Sie, dass ich meine Schuldigkeit beobachte. Diesen würdigen Mann je eher, je lieber zu melden. Das ist Ihre Schuldigkeit. Vergessen Sie, was Ihnen der Prinz selbst befohlen. Er komme und befehle es mir noch einmal. Ich erwarte ihn. Mein Herr, ich muss Sie hier mit einer Dame lassen, die mit deren Verstande, Sie verstehen mich. Ich sage Ihnen dieses, damit Sie wissen, was Sie auf Ihre Reden zu geben haben, deren Sie oft sehr seltsame führt. Am besten, Sie lassen sich mit ihr nicht ins Wort. Recht wohl. Eilen Sie nur, mein Herr. Ich eile. Was er Ihnen auch da gesagt hat, unglücklicher Mann. Unglücklicher? Eine Wahrheit war es gewiss nicht. Am wenigsten eine von denen, die auf Sie warten. Auf mich warten? Weiß ich nicht schon genug? Madame, aber reden Sie nur. Sie wissen nichts. Nichts? Aber ich vergesse. Reden Sie nur. Wenn es gar Ihre einzige Tochter, Ihr einziges Kind wäre, zwar einzig oder nicht, das unglückliche Kind ist immer das einzige. Das unglückliche? Madame! Doch, bei Gott, so spricht keine Wahnwitzige. Wahnwitzige? Das war es also, was er Ihnen von mir vertraute. Nun, wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren. Auch Sie haben Verstand, auch Sie. Ich sehe es an dieser entschlossenen, ehrwürdigen Miene. Und es kostet mich ein Wort. So haben Sie keinen. Madame, sagen Sie es. Graf Appiani ist tot. Das ist wieder die Abrede. Sie wollten mich um den Verstand bringen. Und Sie brechen mir das Herz. Der Bräutigam ist tot und die Braut, Ihre Tochter, schlimmer als tot. Schlimmer? Schlimmer als tot, aber doch zugleich auch tot. denn ich kenne nur ein Schlimmeres. Nicht zugleich auch tot, nein, guter Vater, nein, sie lebt, sie lebt. Sie wird nun erst recht anfangen zu leben. Ein Leben voll Wonne, das schönste, lustigste Schlaraffenleben, solang es dauert. Das Wort, Madame, das einzige Wort, das mich um den Verstand bringen soll. Heraus damit! Das einzige Wort! Geschwind! Des Morgens sprach der Prinz ihre Tochter in der Messe. Des Nachmittags hat er sie auf seinem Lustschlosse. Sprach sie in der Messe? Der Prinz, meine Tochter? Mit einer Vertraulichkeit, mit einer Inbrunst. Sie hatten nichts Kleines abzureden. Und recht gut, wenn es abgeredet worden. Recht gut, wenn ihre Tochter freiwillig sich hierher gerettet. Sehen Sie, so ist es doch keine gewaltsame Entführung, sondern bloß ein kleiner Meuchelmord. Verleumdung, verdammte Verleumdung. Ich kenne meine Tochter. Ist es Meuchelmord, so ist es auch Entführung. Oh, des gnädigen Prinzen, oh, der ganz besonderen Ehre. Wirkt es, Alter, wirkt es. Da stehe ich nun vor der Höhle des Räubers. Wunder, dass ich aus Eilfertigkeit nicht auch die Hände zurückgelassen. Nichts, gar nichts, nirgends. Ich verstehe. Damit kann ich aushelfen. Ich habe einen Dolch mitgebracht. Da, nehmen Sie. Nehmen Sie geschwind, ehe uns jemand sieht. Nehmen Sie ihn. Ich danke, liebes Kind. Stecken Sie ihn beiseite. Mir wird die Gelegenheit versagt, Gebrauch davon zu machen. Kennen Sie mich? Ich bin Orsina, die betrogene, verlassene Orsina. Zwar vielleicht nur um ihre Tochter verlassen, doch was kann ihre Tochter dafür? Bald wird auch sie verlassen sein und dann wieder eine und wieder eine. Ach, welch eine himmlische Fantasie, wenn wir einmal alle, wir, das ganze Heer der Verlassenen, wenn wir alle ihn unter uns hätten, ihn unter uns zerrissen und zerfleischten, um das Herz zu finden, das der Verräter einer jeden versprach und keiner gab. Das sollte ein Tanz werden, das sollte. Odoardo, bist du da? Wir sind unschuldig. Ich bin unschuldig. Deine Tochter ist unschuldig. Unschuldig, in allem unschuldig. Gut, gut. Sei nur ruhig, nur ruhig, Claudia. Und antworte mir. Ist der Graf tot? Tot. Ist es wahr, dass der Prinz heute Morgen Emilien in der Messe gesprochen? Wahr. Weiß es Emilia, dass Appiani tot ist? Wissen kann sie es nicht. Aber ich fürchte, dass sie es argwohnet, weil er nicht erscheint. Und sie jammert und winselt. Nicht mehr. Das ist vorbei. Nach ihrer Art, die du kennst. Sie ist die furchtsamste und entschlossenste unseres Geschlechtes. Ihre ersten Eindrücke nie mächtig, aber nach der geringsten Überlegung in alles sich findend, auf alles gefasst. Sie hält den Prinzen in einer Entfernung. Sie spricht mit ihm in einem Tone. Mache nur, Odoardo, dass wir wegkommen. Ich bin zu Pferde. Was zu tun? Doch, Madame... Sie fahren ja nach der Stadt zurück. Nicht anders. Hätten Sie wohl die Gewogenheit, meine Frau mit sich zu nehmen? Warum nicht sehr gern? Claudia, die Gräfin Orsina, eine Dame von großem Verstande, meine Freundin, meine Wohltäterin. Du musst mit ihr in die Stadt, um uns sogleich den Wagen herauszuschicken. Emilia darf nicht wieder nach Guastalla. Sie soll mit mir. Aber wenn... Ich trenne mich ungern von dem Kinde. Bleibt der Vater nicht in der Nähe? Man wird ihn endlich doch vorlassen. Keine Einwendung. Gehen Sie, gnädige Frau. Claudia, geh mit ihr. Kommen Sie mit. Wo blieben Sie, mein Herr? Wo blieben Sie? Und wo ist Ihre Gemahlin? Ist mit der Gräfin Orsina. Um uns den Wagen sogleich herauszusenden... Der Prinz vergönne nur, dass ich mich so lange mit meiner Tochter noch hier verweile. Und wozu diese Umstände? Würde sich der Prinz nicht ein Vergnügen daraus gemacht haben, sie beide, Mutter und Tochter, selbst nach der Stadt zu bringen? Die Tochter wenigstens würde diese Ehre haben verbitten müssen. Wieso? Sie soll nicht mehr nach Guastalla. Nicht? Und warum nicht? Der Graf ist tot. Um so viel mehr. Soll sie mit mir? Mit Ihnen? Mit mir! Allerdings wird der künftige Aufenthalt der Tochter einzig von dem Willen des Vaters abhängen. Nur fürs Erste... Was vors Erste? Werden Sie wohl erlauben müssen, Herr Oberster, dass sie nach Guastalla gebracht wird. Meine Tochter nach Guastalla gebracht wird? Und warum? Warum? Erwägen Sie doch nur. Erwägen. Ich erwäge, dass hier nichts zu erwägen ist. Sie soll. Sie muss mit mir. Oh, mein Herr, was brauchen wir uns hierüber zu ereifern? Der Prinz wird es am besten zu beurteilen wissen. Der Prinz entscheidet. Ach, mein lieber, rechtschaffener Galotti. So etwas muss auch geschehen, wenn ich Sie bei mir sehen soll. Um ein Geringeres tun Sie es nicht. Doch keine Vorwürfe. Gnädiger Herr, ich halte es in allen Fällen für unanständig, sich zu seinem Fürsten zu drängen. Wen er kennt, den wird er fordern lassen, wenn er seiner bedarf. Selbst jetzt bitte ich um Verzeihung. Zur Sache. Sie werden begierig sein, Ihre Tochter zu sehen. Sie ist in neuer Unruhe wegen der plötzlichen Entfernung einer so zärtlichen Mutter. Wozu auch diese Entfernung? Ich wartete nur, dass die liebenswürdige Emilia sich völlig erholet hätte, um beide im Triumphe nach der Stadt zu bringen. Sie haben mir diesen Triumph um die Hälfte verkümmert. Aber ganz werde ich ihn mir nicht nehmen lassen. Zu viel Gnade. Erlauben Sie, Prinz, dass ich meinem unglücklichen Kinde alle die mannigfaltigen Kränkungen erspare, die Freund und Feind, Mitleid und Schadenfreude in Guastalla für Sie bereithalten. Dass die Kränkungen Sie nicht erreichen sollen, dafür, lieber Galotti, lassen Sie mich sorgen. Prinz, die väterliche Liebe teilet Ihre Sorge nicht gern. Ich denke, ich weiß es, was meiner Tochter in ihren jetzigen Umständen einzig ziemet. Entfernung aus der Welt. Ein Kloster. So bald als möglich. Ein Kloster? Bis dahin weine sie unter den Augen ihres Vaters. So viel Schönheit soll in einem Kloster verblühen? Darf eine einzige fehlgeschlagene Hoffnung uns gegen die Welt so unversöhnlich machen? Doch allerdings, dem Vater hat niemand einzureden. Bringen Sie Ihre Tochter Galotti, wohin Sie wollen. Nun, Marchese Marinelli. Wenn Sie mich sogar auffordern. Oh, mitnichten, mitnichten. Was haben Sie beide? Nichts, gnädiger Herr, nichts. Wir erwägen bloß, welcher von uns sich in Ihnen geirrt hat. Wieso? Reden Sie, Marinelli. Sie wissen, gnädiger Herr, wie sehr ich den Grafen Appiani liebte. Man hat nun Verdacht, dass es nicht Räuber gewesen, welche den Grafen angefallen. Nicht, wirklich nicht. Dass ein Nebenbuhler ihn aus dem Wege räumen lassen. Ein Nebenbuhler? Nicht anders. Nun dann, Gott verdamme ihn, den meuchelmörderischen Buben. Ein Nebenbuhler und ein Begünstigter. Ein Begünstigter? Von meiner Tochter begünstigt? Das gewiss nicht. Das kann nicht sein. Dem widerspreche ich, trotz Ihnen. Aber bei dem allen wird man doch nicht umhin können, die schöne Unglückliche darüber zu vernehmen. Jawohl, allerdings. Und wo anders, wo kann das anders geschehen als in Guastalla? Da haben Sie recht, Marinelli. Da haben Sie recht. Tja, so, das verändert die Sache, lieber Galotti, nicht wahr? Sie sehen selbst... Oh ja, ich sehe, was ich sehe. Gott. Was ist Ihnen? Nun ja, sie soll wieder nach Guastalla. Ich will sie wieder zu ihrer Mutter bringen. Und bis die strengste Untersuchung sie freigesprochen, will ich selbst aus Guastalla nicht weichen. Denn wer weiß, ob die Gerechtigkeit nicht auch nötig findet, mich zu vernehmen. Sehr möglich. In solchen Fällen tut die Gerechtigkeit lieber zu viel als zu wenig. Daher fürchte ich sogar... Was? Was fürchten Sie? Man werde vorderhand nicht verstatten können, dass Mutter und Tochter sich sprechen. Sich nicht sprechen? Man werde genötigt sein, Mutter und Tochter zu trennen. Mutter und Tochter zu trennen? Mutter und Tochter und Vater. Und die Form des Verhörs erfordert diese Vorsichtigkeit schlechterdings. Und es tut mir leid, mein Prinz, dass ich mich gezwungen sehe, ausdrücklich darauf anzutragen, wenigstens Emilien in eine besondere Verwahrung zu bringen. Besondere Verwahrung? Prinz. Doch ja, freilich, ganz recht, in eine besondere Verwahrung. Nicht, Prinz? Nicht? Oh, wie fein die Gerechtigkeit ist. Vortrefflich. Fassen Sie sich, lieber Galotti. Sie verstehen ihn nicht. Sie denken bei dem Worte Verwahrung vulgar an Gefängnis und Kerker. Lassen Sie mich daran denken. Und ich bin ruhig. Kein Wort von Gefängnis, Marinelli. Wenn Emilia in besondere Verwahrung gebracht werden muss, so weiß ich schon die Alleranständigste. Das Haus meines Kanzlers Grimaldi, da will ich sie selbst hinbringen. Da will ich sie der Aufsicht einer der würdigsten Damen übergeben. Sie kennen doch, Galotti, meinen Kanzler Grimaldi und seine Gemahlin? Was sollte ich nicht? Sogar die liebenswürdigen Töchter dieses edlen Paares kenne ich. Wer kennt sie nicht? Ja, ja. In das Haus meines Kanzlers, da soll sie hin. Sie selbst, Galotti, mit sich, können es halten, wie Sie wollen. Sie können uns nach Guastalla folgen, Sie können nach Sabionetta zurückkehren, wie Sie wollen. Es wäre lächerlich, Ihnen vorzuschreiben. Und nun auf Wiedersehen, lieber Galotti. Kommen Sie, Marinelli, es wird spät. Ich komme. Wie? So soll ich Sie gar nicht sprechen, meine Tochter? Auch hier nicht. Ich lasse mir ja alles gefallen. Ich finde ja alles ganz vortrefflich. Das Haus eines Kanzlers ist natürlicherweise eine Freistatt der Tugend. O gnädiger Herr, bringen Sie ja meine Tochter dahin, nirgends anders als dahin. Aber sprechen wollte ich Sie doch gern vorher. Der Tod des Grafen ist ihr noch unbekannt. Sie wird nicht begreifen können, warum man sie von ihren Eltern trennet. Ihr jenen auf gute Art beizubringen, sie dieser Trennung wegen zu beruhigen, muss ich sie sprechen, gnädiger Herr. Muss ich sie sprechen. So kommen Sie denn? Oh, die Tochter kann auch wohl zu dem Vater kommen. Hier, unter vier Augen, bin ich gleich mit ihr fertig. Senden Sie sie mir nur, gnädiger Herr. Auch das. Oh, Galotti, wenn Sie mein Freund, mein Führer, mein Vater sein wollten. Kommen Sie, Marinelli? Gewiss. Das Spiel geht zu Ende. So oder so. Aber wenn sie mit ihm sich verstünde, wenn es das alltägliche Possenspiel wäre, wenn sie es nicht wert wäre, was ich für sie tun will, was will ich denn für sie tun? Wie? Sie hier, mein Vater? Und nur Sie? Und meine Mutter? Nicht hier? Und der Graf nicht hier? Und Sie so unruhig, mein Vater? Und du so ruhig, meine Tochter? Warum nicht, mein Vater? Entweder ist nichts verloren oder alles. Was nennest du alles verloren? Dass der Graf tot ist? So ist es wahr? Mein Vater? Und wo ist meine Mutter? Voraus, wenn wir anders ihr nachkommen. Je eher, je besser. Denn wenn der Graf tot ist, wenn er darum tot ist, darum, was verweilen wir noch hier? Lassen Sie uns fliehen, mein Vater. Fliehen. Du bleibst in den Händen deines Räubers. Ich bleibe in seinen Händen? Und allein, ohne deine Mutter, ohne mich. Ich allein in seinen Händen? Nimmermehr, mein Vater. Oder Sie sind nicht mein Vater. Ich allein in seinen Händen? Gut, lassen Sie mich nur. Ich will doch sehen, wer mich hält, wer mich zwingt. Wer der Mensch ist, der einen Menschen zwingen kann. Ich meine, du bist ruhig, mein Kind. Das bin ich. Aber was nennen Sie ruhig sein? Die Hände in den Schoß legen? Leiden, was man nicht sollte? Dulden, was man nicht dürfte? Wenn du so denkst, lass dich umarmen, meine Tochter. Ich habe es immer gesagt. Das Weib wollte die Natur zu ihrem Meisterstücke machen, aber sie vergriff sich im Tone. Sie nahm ihn zu fein. Sonst ist alles besser an euch als an uns. Wenn das deine Ruhe ist, so habe ich meine in ihr wiedergefunden. Lass dich umarmen, meine Tochter. Denke nur, unter dem Vorwande einer gerichtlichen Untersuchung reißt er dich aus unseren Armen und bringt dich zur Grimaldi. Will mich reißen, will mich bringen, will. Als ob wir keinen Willen hätten, mein Vater. Ich ward auch so wütend, dass ich schon nach diesem Dolche griff, um einem von beiden, das Herz zu durchstoßen. Um des Himmels Willen nicht, mein Vater. Dieses Leben ist alles, was die Lasterhaften haben. Mir, mein Vater, mir geben sie diesen Dolch. Nicht doch. Besinne dich. Auch du hast nur ein Leben zu verlieren. Und nur eine Unschuld. Die über alle Gewalt erhaben ist. Aber nicht über alle Verführung. Verführung ist die wahre Gewalt. Ich habe Blut, mein Vater. So jugendliches, so warmes Blut als eine. Auch meine Sinne sind Sinne. Ich stehe für nichts. Ich bin für nichts gut. Ich kenne das Haus der Grimaldi. Es ist das Haus der Freude. Eine Stunde da unter den Augen meiner Mutter. Und es erhob sich so mancher Tumult in meiner Seele, den die strengsten Übungen der Religion kaum in Wochen besänftigen konnten. Geben Sie mir, mein Vater, geben Sie mir diesen Dolch. Geben Sie ihn mir, mein Vater, geben Sie mir ihn. Ehedem wohl gab es einen Vater, der seine Tochter von der Schande zu retten, ihr den ersten, den besten Stahl in das Herz senkte, ihr zum zweiten Male das Leben gab. Aber solche Taten sind von ehedem. Solche Väter gibt es keine mehr. Doch, meine Tochter. Doch. Gott, was habe ich getan? Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert. Lassen Sie mich sie küssen, diese väterliche Hand. Was ist das? Ist Emilie nicht wohl? Sehr wohl. Sehr wohl. Was sehe ich? Was haben Sie getan? Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert. War es nicht so, meine Tochter? Nicht Sie, mein Vater. Ich selbst... Ich selbst... Nicht du, meine Tochter, nicht du. Gehe mit keiner Unwahrheit aus der Welt. Nicht du, meine Tochter, dein Vater, dein unglücklicher Vater. Mein Vater. Zieh hin. Nun, Prinz, gefällt sie Ihnen noch? Reizt sie noch ihre Lüste, noch in diesem Blute, das wieder sie um Rache schreit? Aber sie erwarten, wo das alles hinaus soll. Sie erwarten vielleicht, dass ich den Stahl wieder mich selbst kehren werde, um meine Tat wie eine schale Tragödie zu beschließen. Sie irren sich. Ich gehe und liefere mich selbst in das Gefängnis. Ich gehe und erwarte sie als Richter. Und dann, dort droben im Himmel, erwarte ich sie vor dem Richter unser aller. Das Hörspiel brachte Emilia Galotti von Gotthold Ephraim Lessing. Die Rollen und ihre Sprecher waren Emilia Galotti, Lieselotte Rau, Odoardo Galotti, Kurt Horwitz, Claudia Galotti, Mila Kopp, der Prinz, Klaus-Jürgen Wusso, Marinelli, Peter Moosbacher, Graf Appiani, Heinz Klingenberg, Gräfin Orsina, Irmgard Fürst. Außerdem sprachen Hans Bernhard, Erich Buschardt, Kurt Ebbinghaus, Ulrich Götzsch, Wilhelm Kürten und Friedhelm Kuhlen. Toningenieur Friedrich Basan, Funkbearbeitung und Regie Paul Hoffmann.